Der Sprecher des Koreanischen Komitees für Frieden in Asien und Pazifik gab am 31. März eine Stellungnahme ab. In der Stellungnahme hieß es: In letzter Zeit besuchte der Sonderbeauftragte für Koreapolitik des US-Außenministeriums Südkorea, um sich beim Gespräch mit den bedeutenden Persönlichkeiten der Oppositionsparteien Südkoreas über ihren Standpunkt zur Saatstationierung und Atomfrage von Nordkorea zu informieren und ihnen die Koreapolitik der USA aufzuzwingen. Zuvor, Anfang Februar, reiste der Vorsitzende des Atlantikrates der USA, ein Anhänger von Trump, heimlich ins Südkorea und überprüfte beim Kontakt mit dem Präsidentschaftskandidaten der Oppositionspartei seine Anschauung über die USA und Nordkorea. Die USA zwingen durch die hochrangigen Personen des Weißen Hauses und der Administration, Parlamentarier und Massenmedien, Südkorea ganz offen dazu, Gewicht auf das Bündnis mit den USA zu legen und das Grundprinzip für die Sanktionen gegen Nordkorea aufrechtzuerhalten, ganz gleich welche Regierung in Südkorea antritt. Die Amerikaner bemühen sich darum, vor der Präsidentschaftswahl in Südkorea das amerikanische Raketenabwehrsystem SAAT zu stationieren, damit die nächste Regierung es nicht widerrufen kann. Das ist eine offene Gewalttat dazu, auch die nächste Regierung Südkoreas zur Wiederholung der Politik des Bakune-Regimes für die Auseinandersetzung mit den Landsleuten und zur Aufrechterhaltung ihres Herrschaftssystems zu zwingen, dadurch Südkorea in ihre ewige Kolonie zu verwandeln und es als eine Vorpostenbasis für die Durchsetzung ihrer Asien-Pazifik-Herrschaftsstrategie zu benutzen. Die räuberischen USA sind der Hauptschuldige, der den Südkoreanern unbeschreibliches Leiden und Unglück zufügt, die Versöhnung, Einheit und Vereinigung der Nation verhindert und den Frieden und die Sicherheit der koreanischen Halbinsel und der Region gefährdet. Die südkoreanische Bevölkerung soll den Hauptfeind der Nation genau erkennen, gegen die grobe Einmischung der USA in die inneren Angelegenheiten standhaft vorgehen und sich zum heiligen antiamerikanischen Kampf dafür, ihre Kolonialherrschaftspolitik ein Ende zu setzen, tapfer erheben.